King Shark. Yeah, yeah, yeah. This is King Shark. Rest in peace. Jetzt werden Hater gekillt, Alter. Woo! Okay. Rest in peace. Business. Business. Okay. Komm, Hater, lauf jetzt. Gangster Rapper, Shock the best. Komm doch her, ich ficke dich und den ganzen Rest. Komm, Hater, lauf jetzt. Gangster Rapper, Shock the best. Rest in peace. This is Mafia Rap. Komm, Hater, lauf jetzt. Gangster Rapper, Shock the best. Komm doch her, ich ficke dich und den ganzen Rest. Komm, Hater, lauf jetzt. Gangster Rapper, Shock the best. Rest in peace. This is Mafia Rap. King Shock steht bereit, ne Glock hat er auf. Das einzige, was du besitzt, pack ich Cypher. Ich lauf jetzt, Samok würde rennen an deiner Stelle. Denn ich knall dich ab und du stirbst auf der Stelle. Hater wollen wissen, ihr habt keine Chance. Sprecher genauso wie ein Weißer in der Bronx. Was ich bin, out, ich brech dein Genick Knockout. Das letzte, was du gesehen hast, war meine Faust. Du meinst, dass dein Track jetzt voll die Härte wär. Ein Italian Stallion, ich lag schon mal das Sturmgewehr. Du spürst sein Herz, ist das letzte Blutpunkt. Dein Atem wird knapp, rest in peace, du verstummt. Das ist nicht das Loch, auf dem die Geiselfreiheit sichten. Ich zieh mit dir Beretta, wenn ich hinter sich dir. Wenn du meinst, du bist G, ja, dann zeig dich auf der Street. King Shock, der Rapper, der euch missgeboten zersiegt. Komm, Hater, lauf jetzt. Gangster Rapper, Shock the best. Komm doch her, ich ficke dich und den ganzen Rest. Komm, Hater, lauf jetzt. Gangster Rapper, Shock the best. Rest in peace. This is Mafia Rap. Komm, Hater, lauf jetzt. Gangster Rapper, Shock the best. Komm doch her, ich ficke dich und den ganzen Rest. Komm, Hater, lauf jetzt. Gangster Rapper, Shock the best. Rest in peace. Mafia Rap. Du ziehst dir meine Tracks vom Mais bis runter. Dein Fame wie der Dow Jones geht ganz weit runter. Angst um Finanzkrise, wo ich reinschieße. Weil ich euch ficker wie Pappe zersiebe. Dein Gelaber geht mir auf die Nerven, du Nutte. Eins gegen eins Stricher und ich fick deine ganze Truppe. Das sind Zeilen, die dein Tod beschreiben. Ich hab keine Gnade, KS wird dich zerreißen. Ich kämpf mich durch im Biss, nur noch schwule Gegner. Ich warte hier like Tony D, nur noch 100 Meter. Ich hab's drauf, Amoklauf, muss paar Hater killen. Ich kann nicht wie Jack Carver in der Karibik chillen. Also wenn ihr dissen wollt, ich bin bereit. Meine Homes und ich zerteilen euch in zwei. Leute fragen, wo ist jetzt der Sampler Volume 2? Southwest, kein Plan, das Ding ist jetzt vorbei. Komm, Hater, lauf jetzt, Gangster Rapper, Shock the best. Komm doch her, ich ficke dich und den ganzen Rest. Komm, Hater, lauf jetzt, Gangster Rapper, Shock the best. Rest in peace, this is Mafia Rap. Komm, Hater, lauf jetzt, Gangster Rapper, Shock the best. Komm doch her, ich ficke dich und den ganzen Rest. Komm, Hater, lauf jetzt, Gangster Rapper, Shock the best. Rest in peace, this is Mafia Rap. Okay, Leute, ihr habt's jetzt gehört. Ich hab Sack vom Stricher, Alter. Okay. Rest in peace, Alter. Rest in peace, Alter. Jeder, der mir jetzt dumm kommt, Alter. Okay? Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, Mann. Aber ich sag euch, Alter. Es ist Killtime, Alter. Es ist Killtime, okay, Motherfucker?